Vor knapp anderthalb Jahren gab die staatliche Lebensmittelaufsicht in den USA Entwarnung. Sie stufte Klonfleisch als unbedenklich ein. Nach jahrelangen ausführlichen Untersuchungen und Analysen ist unsere Behörde zu dem Schluss gekommen, dass Fleisch und Milch von geklonten Rindern, Schweinen und Ziegen sowie von deren Nachkommen genauso sicher sind wie Fleisch und Milch von herkömmlich gezüchteten Tieren, sagte Randall Lutter damals von der zuständigen Food and Drug Administration. Verbraucherschützer stellten die Aussagen der Behörde sofort in Frage. Bis heute ist nicht ausreichend erforscht, ob das alles stimmt, meint etwa Patty Lavera von der Organisation Food and Water Watch. Es gibt noch nicht so viele geklonte Tiere, die man untersuchen kann. Also hatten sie nicht wirklich viele Daten. Außerdem sind wir der Ansicht, dass es sehr wohl Unterschiede zum Fleisch herkömmlicher Tiere gibt. Geklonte Tiere scheinen krankheitsanfälliger zu sein und viele geklonte Tiere überleben nicht. Die Technologie ist noch sehr neu. Wir meinen, dass gesundes Essen nicht von kranken Tieren kommen kann und das sollte Grund genug sein, es noch nicht auf den Markt zu bringen. Offiziell ist das auch noch nicht passiert. Fleisch- und Milchprodukte von geklonten Tieren sollen bisher nicht in den Kühlregalen amerikanischer Supermärkte gelandet sein. Auch weil Klonfleisch viel zu teuer wäre. Bis zu $20,000 soll ein geklonter Zuchtbulle kosten, im Vergleich zu rund $1,000 für ein normales Rind. Viele Amerikaner sagen, dass sie lieber kein Klonfood auf dem Teller haben möchten. In einer der jüngsten Studien, durchgeführt von einem Forschungsinstitut, das der Lebensmittelindustrie und dem Handel nahesteht, gaben 77% der Befragten an, ihnen sei unwohl beim Gedanken daran, das Fleisch geklonter Tiere zu essen oder deren Milch zu trinken.